Lokale Hinweise. A6a. Hören Sie und ordnen Sie die Bilder den Dialogen zu. Dialog 1. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, wo fahren die Busse für die Panoramafahrt ab? In der Amerikistraße. Augenblick, ich zeige sie Ihnen auf dem Stadtplan. Und wann beginnt die nächste Führung durch die Altstadt? In 20 Minuten.